Oh, ich wünsche nur dich, meinen Heiland, denn du schenkst meiner Seele die Ruhe. Herr, du leitest uns längst ohne Fehler, denn der Weg und die Wahrheit bist du. Ich brauche dich, o lieber Herr, bei Tag und auch bei Nacht, denn ohne dich, das ist mir klar, hab ich das Ziel verpasst. Auf meinem Lebensweg geh du voran und führe mich nach deinem Plan, nimm weg die Sorge und Last. Deine Liebe ermutigt und tröstet, denn das Leben bringt Kummer und Schmerz. Ja, die Sünde ist eine Belastung, schenk mir, Herr, ein gereinigtes Herz. Ich brauche dich, o lieber Herr, bei Tag und auch bei Nacht, denn ohne dich, das ist mir klar, hab ich das Ziel verpasst. Auf meinem Lebensweg geh du voran und führe mich nach deinem Plan, nimm weg die Sorge und Last. Mach mein Herz dir zur Wohnung, o Heiland, dass ich lebe für dich ganz allein. Du verstehst meine tiefsten Gefühle, leite mich, lass mich dein Diener sein. Ich brauche dich, o lieber Herr, bei Tag und auch bei Nacht, denn ohne dich, das ist mir klar, hab ich das Ziel verpasst. Auf meinem Lebensweg geh du voran und führe mich nach deinem Plan, nimm weg die Sorge und Last.